hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Deutschland! Der öffentliche Dienst legt Deutschland lahm. Es fahren weder Bus noch Straßenbahn. Da sagt der Pendler, da verlierste den Verstand wegen Frank Besierske. Dann holt der rote Verdi seine Mitglieder und hat mit Trillerpfeifen den Bahnhof abgesperrt. Die Pendler gucken dumm, er rannt sich stumm, stumm, stumm, während das Geschäft am Taxistand voll brummt. Urteile! Tebas von Elst schiebt die Schuld den anderen zu. Er macht sich seine Welt, will, wie sie ihm gefällt. Und ein türkisches Gericht lässt Twitter wieder zu. Geh doch zu Hause, du alter Erdogan. Noch nie so schnell. Noch nie so schnell. Wie aktuell. Wurde eine Fußballmannschaft deutscher Meister. FC Bayern. Bitte Bayern, macht euch nie mehr Sorgen um Geld. Die besten Spieler gekauft und den Titel bestellt.